Der himmlische Vater und die Kinder. Die Christen bekämpften nicht nur Menschen, die ihren himmlischen Vater nicht verehrten, sie zankten auch untereinander. Obwohl sie sich im Glauben an ihren Gott einig waren, stritten sie darüber, was genau der himmlische Vater von ihnen erwartete und wie ihre christlichen Pflichten aussahen. Auch Paulus und Konstantinus bekamen sich darüber in die Haare. »Wenn mein Vater heute Abend von Mönke Kahns Versammlung kommt«, sagte Konstantinus, »spreche ich ihn auf Elinors Geschichte an.« »Dein Vater? Was macht der denn hier?« fragte Paulus spöttisch. »Ist das nicht klar? Er ist einer der Priester, die der Kahn eingeladen hat«, antwortete Konstantinus. »In Ephesos und Umgebung gilt mein Vater als der weiseste Priester weit und breit.« »Aber wie kann ein Priester gleichzeitig Vater sein?« rief Paulus. »Der himmlische Vater sagt doch, dass Priester nicht heiraten und keine Kinder haben dürfen. Dein Vater hat also gegen die Regeln verstoßen.« »Lügner!« schimpfte Konstantinus. »Eine solche Regel hat der himmlische Vater nie aufgestellt.« »Schande!« schrie Paulus. »Dein Vater kommt hierher, um die Mongolinnen und Mongolen über den himmlischen Vater zu belehren, und dabei gehorcht er ihm nicht mal selbst.« »Nimm das sofort zurück! Mein Vater ist der beste Priester überhaupt!« schrie Konstantinus wutentbrannt. Eine der größten Streitfragen zwischen Katholiken und Orthodoxen drehte sich darum, ob Priester heiraten und Kinder haben durften. Für die Orthodoxen war das in Ordnung. Die Katholiken dagegen glaubten, der himmlische Vater hätte den Priestern das Kinderkriegen streng verboten. Paulus und Konstantinus wurden immer lauter und schließlich sogar handgreiflich, sodass Fatima und Kulan dazwischengehen und die beiden trennen mussten. An vielen Orten der Welt stritten sich die Christen über diese Frage. Ganze Kriege wurden deswegen geführt. Bei einigen Regeln des himmlischen Vaters waren sich zwar alle einig, zum Beispiel beim Tötungsverbot, aber über andere stritten sie so erbittert, dass sich die Gegner manchmal sogar töteten. 50 Jahre vor der Karakorum-Konferenz tobte zum Beispiel eine furchtbare Schlacht in der Stadt Konstantinopel. Eine Armee von Katholiken, die überzeugt waren, dass Priester keine Kinder haben dürften, hatte die Stadt angegriffen. Denn dort herrschten Orthodoxe, die fanden, dass ihre Priester sehr wohl Kinder haben durften. Aber natürlich stritten sie nicht nur um die Kinderfrage. Konstantinopel war eine extrem reiche Stadt und viele der Angreifenden wollten sich etwas von den Reichtümern unter den Nagel reißen. Zwar waren sie sich einig, dass der himmlische Vater das Stehlen verboten hatte, aber sie taten es trotzdem. Die katholischen Christen eroberten Konstantinopel, brannten ganze Stadtviertel nieder, raubten das Gold und Silber aus den orthodoxen Kirchen und töteten Tausende von orthodoxen Christen.